Vor langer Zeit entdeckten wir, die wir uns bald Menschen nennen sollten, dass wir in der Gruppe viel stärker sind. Also versammelten wir uns und formten aus dem Individuum eine größere Einheit. Aber hier und da gab es welche, die sich nicht anpassten. Diejenigen, die von dem Üblichen abwichen und ihren eigenen Weg gingen. Andersartige in der Wildnis. We'll be right back.